Kundgabe 5990. Empfangen durch Beata Dudde am 1.7.1954. Herstellen der göttlichen Ordnung. Und ich will die Welt reinigen. Ich will die Ordnung wiederherstellen. Ich will die Menschen scheiden voneinander, wenn der letzte Tag gekommen ist. Ich will, dass wieder eine Erde ersteht, da alles in göttlicher Ordnung ist, auf dass sie wieder diene, dem Vollenden des Geistigen, wie es ihre Bestimmung ist. Ich will, dass einmal Frieden herrsche, dass das Paradies wieder erschlossen ist den Menschen, die in meinem Willen leben. Ich will, dass der Satan keine Gewalt mehr hat über die Menschen, und darum lege ich ihn in Fesseln. Ich entblöße ihn aller Macht und Kraft, indem ich auch seinen Anhang banne, ohne den er machtlos ist auf lange Zeit. Lange zwar hatte ich Geduld und hinderte ihn nicht in seinem Wirken und Wüten wider mich, doch einmal kommt die Stunde, da ich Einhalt gebiete und ihm meine Macht und meinen Willen entgegensetze. Und dann beginnt eine neue Zeit, eine Zeit des Friedens und der Ordnung, eine Zeit der Seligkeit und göttlicher Harmonie für alle die neue Erde bewohnenden Menschen und eine Zeit rascher Aufwärtsentwicklung für das in den Schöpfungen gebundene Geistige. Und in dieser Zeit trete ich selbst offensichtlich mit den Meinen in Verbindung. Ich werde selbst unter ihnen weilen und erhöhte Seligkeit auslösen, wo die Herzen mir in Liebe entgegenschlagen. Der Friede wird wohnen in den Herzen der Menschen. Der Friede wird sein unter den Meinen. Und nichts wird sein, was sie bedränget und ihnen den Frieden rauben kann. Es wird eine neue Welt erstehen, voller Licht und Liebe, wo sich meine Liebe, Macht und Herrlichkeit offenbart in jeder Weise. Es muss die Welt erneuert werden. Sie muss gereinigt werden, weil am Ende nur noch Sünde und Tod sie beherrschen und sie also zum Aufenthalt des Satans geworden ist, weil jeglicher geistiger Aufstieg auf ihr unmöglich geworden ist, was gegen meine Ordnung von Ewigkeit verstößt. Es muss wieder eine Schule des Geistes geschaffen werden, wo es meinen Erdenkindern möglich ist, ihren Entwicklungsweg zu Ende zu gehen mit Erfolg. Menschlicher Wille hat größte Verwirrung angerichtet und alles verkehrt. Menschlicher Wille hat mein Gesetz von Ewigkeit außer Acht gelassen und blindlings gewütet zum Schaden auch jeglicher Kreatur, zum Schaden des Geistigen, das noch gebunden ist. Und alles dieses muss recht gerichtet werden, will ich diesem im Musszustand befindlichen Geistigen zu Hilfe kommen, dem die Menschen die Weiterentwicklung erschweren oder ganz unmöglich machen. Es muss eine Wende eintreten, ein Richten und Umgestalten. Es ist das letzte Gericht unausbleiblich, denn es dient der Menschheit und dem unerlösten Geistigen nur zum Segen, ansonsten es ewig nicht zum Ziel gelangen könnte, ansonsten alle rettungslos der Tiefe preisgegeben wären. Es muss Licht werden, wo Dunkelheit ist, Freiheit, wo Fesseln und Gewalttaten sind. Es muss die Liebe walten können, wo bisher nur Hass sich äußerte. Es muss Glück und Seligkeit alle erfreuen, die bisher unter Sünde und Bedrückung lebten, inmitten einer Welt satanischer Wesen. Denn die Zeit ist erfüllt. Es kommt die Befreiung aus Sünde und Tod. Amen.